From Berlin, Improv World News. Herzlich willkommen zu Folge 43 der Impro World News. Wieder live dabei in, ja, auf der anderen Seite von Skype, Makro Makrone. Hallo, grüße dich. Hallo und ja, du in Berlin, ich ein bisschen am Rande. Hallo, Thomas. Hallo, schön, dass wir es wieder geschafft haben. Wir waren ja ein bisschen beschäftigt die letzte Zeit, deswegen hat es dann doch eine kleine Ecke länger gedauert, als wir wollten. Wir wollten ja schon irgendwie vor einer Woche oder so podcasten, aber da kamst du gerade von einem Festival wieder und ich ging in eins und das hat einfach nicht funktioniert. Deswegen heute an einem schönen Sonntag ein bisschen Festivalrückschau für uns heute. Hauptthema Big If Barcelona, wollen wir mal reinschauen. Da warst du ja zu Besuch, oder? Genau, ich war da, ein extrem schönes Festival. Es war das zweite, was jetzt stattfand und ausgerichtet von der Barcelona Improv Group, die alles Native English Speaker sind und irgendwie in Barcelona wohnen und da eben so ein Festival auf die Beine gestellt haben. Und das war schon sehr international. Die haben sich aus ganz Europa und auch aus den Staaten Leute geholt, sowohl Teilnehmer wie auch Teams, wie auch Lehrer und ja, dann echt so ein sehr rundes Festival hingeworfen. Schön. Und was waren so deine Highlights in Barcelona? Wo hast du gesagt, da, dafür hat es gelohnt, rüber zu fliegen? Na, prinzipiell ist das halt, finde ich, so eine neue Art von Festival, also so eine Art Community-driven Festival, dass Leute an Workshops teilnehmen, die eventuell auch selber geben und spielen. Also dass jeder, der da ist, zwingend in einem Mixer-Team auch mal auf der Bühne steht, auf einer relativ großen. Und das finde ich halt sehr charmant. Das ist sehr artverwandt zu dem Ansatz in Kopenhagen und in Finnland. Und ja, finde ich sehr schön. Also das löst so ein bisschen noch mal diese, entweder ist man in Workshops oder man guckt sich Shows an, auf zu jeder ist voller Teil des Festivals. Jeder ist ein Künstler sozusagen. Nach dieser Definition geht das, ja? Mhm, genau. Und was hast ansonsten, du? Ja. Also Shows waren mehrere sehr spannende da. Da hat mich zum einen sehr begeistert das Théâtre de l'Orient aus Straßburg. Das sind Schüler von Marco Meyer, die extrem physisches Impro spielen und wahnsinnig viel in Bühnenbildern und eine tolle Show haben. Ich habe die auch schon mal in Kopenhagen gesehen. Oh, das gefiel mir richtig gut. Und ich fand es interessant, dass Nadine Antler neben mir saß und meinte, naja, sie erkennt komplett die Handschrift von Marco Meyerl da, aber sie machen da schon das nochmal anders dann wieder. Also das finde ich auch ganz spannend, dass es da so Schulen gibt und man die erkennt. Ja, doch, ich glaube, das französische Impro-Theater ist schon sehr erkennbar und auch sehr eigen so im Gesamten. Also es fällt mir auch immer wieder auf, wenn man das auf Festivals oder so sieht. Ja, und du hast aber selber auch einen Workshop gemacht, oder? Ich habe relativ viele Workshops gemacht. Ich habe halt noch mehr Sachen gesehen, die mich sehr inspiriert haben. Die wollte ich gerade noch mal so runterreißen. Also die Barcelona Improv Group, die haben zweimal gespielt. Einmal mit ihrer Longform-Gruppe und einmal mit der Shortform. Und also gerade die Longform war ein bisschen abgewandelter Harold. War sehr imposant, wirklich toll. Und dann am dritten Tag habe ich zum einen gesehen Millie Can Rap. Das ist Trent Pansy, der das Finnland Festival macht, und Ryan Miller, der in Amsterdam ja sehr stark ist. Die haben eine komplette gerappte Show gemacht. Das war sehr fluffig. Und für mich der Knaller waren Big Bang Improv. Die waren so schnell, boah. Also, und schnell meint damit nicht hektisch oder so. Die haben tolle Szenen, aber die waren so präsent, so wach. Die haben sich blind angespielt, irgendwie Sachen nach hinten gegeben und woher die wussten, dass da ihr Mitspieler schon perfekt steht, ich weiß es nicht, aber die haben das gemacht, die waren einfach irre, total irre. Das klingt sehr gut. Ja, dafür sind ja so Festivals da, damit man dann wiederkommt und denkt, das will ich auch. Finde ich gut. Und das war das erste, ne? Big If Festival? Das war das zweite. Das war zweite. Bigger und Iffiger war ihr Slogan dann auch. Ja, und ich habe eine ganze Menge Kurse gemacht. Also es gab jeden Tag immer zwei Slots, a 3 Stunden und dementsprechend und an 4 Tagen habe ich also alles belegt und 8 so kleine 3-Stunden-Workshops gemacht. Und da waren so ein paar sehr schöne dabei. Unter anderem auch Rappen habe ich mal 3 Stunden probiert auf Englisch, was dann doch hart ist, also gerade so Reimen. Dann aber eine Szene gespielt auf Deutsch und auf Deutsch gerappt und das ist dann schon, das war cool. Und Kevin Scott, der ist ein Lehrer am PIT, also People's Improv Theater in New York. Der war da und der hat sehr inspirierende Sachen gemacht. Und Rod Benzev aus Amsterdam und aus Israel, der war auch mit 3 Workshops da. Die fand ich auch richtig cool. Ach, schön. Das klingt gut. Und wie viele deutsche Impro-Spieler hast du getroffen? Oder war es doch dann eher mehr so Spanien-nordamerikanisches Publikum? Aus Deutschland war noch von Lütt und Lütt jemand da aus Hamburg und noch Sophie aus Hamburg. Und aus Berlin war noch da von Freiwild der Severin. Severin, ja. Und aus Würzburg waren eben Nadine Antler und Norbert Deeg und Luisa Winkler da. Hm. Also durchaus eine größere deutsche Gruppe. Dann aus der Schweiz war noch Ulrike da, die ja auch aus Hamburg kommt, aber jetzt in der Schweiz lebt. Ansonsten war viel, also es war einfach querbeet aus Europa, alles Mögliche da. So. Cool. Das klingt sehr spannend und steht also nächstes Jahr auch wieder auf deinem Wunschzettel, das Big If Barcelona? Ja, es war schon sehr schön. Also ich habe so das Gefühl, es gibt so eine größere Gruppe, die dann sich da immer wieder treffen und da steht so ein bisschen Amsterdam in der Liga noch mit drin und Finnland und Kopenhagen. Eventuell kommt jetzt Athen, wo auch einer da war und ja, mal schauen. Cool. Ja, ist natürlich schade, dass so ein bisschen die Berichterstattung fehlt. Ich habe nichts weiter gelesen, also außer von dir sozusagen, jetzt ein bisschen was gehört. Ist ein bisschen schade, ne, dass von diesem Festival so wenig eigentlich dann auch über die Grenzen hinaus schwappt, weil gerade wenn solche Shows gespielt werden, wie komplett gerappt oder so, das ist natürlich schon inspirierend auch für den Rest der Community. Zum Teil werden die Shows da aufgezeichnet, zumindest vom letzten Jahr wurden die dann kurz vor dem jetzigen Festival veröffentlicht. Vielleicht kommen die jetzigen so ein bisschen schneller. Wobei die Rap-Show war so eine Nachtshow, die ist da nicht dabei. Die gibt es aber wieder in Amsterdam zu sehen, tatsächlich dann auch. Aha, also Fahrt nach Amsterdam ist jetzt der Aufruf. Ja, dann kommen wir mal zum zweiten Festival, was ja auch gerade war. Und da warst du sehr intensiv da, nämlich in Potsdam. Ja, da muss ich intensiv da sein. Ich bezeichne mich ja selbst als künstlerischer Leiter des Festivals und da ist immer gut, auch auf so einem Festival dann zu sein, oder? Ja, das kann man schon machen. Also man kann es natürlich auch vorbereiten und dann, wenn es so perfekt ist, dann läuft es von selbst, aber ja. Ist komisch, ne? Ist komisch, nicht da zu sein. Ja, das war ein Festival. Wir haben ja versucht, so ein bisschen das Digitale ins Impro uns anzugucken, weil wir leben ja in Zeiten des digitalen Gesellschaft, Wissenschaftsjahr, digitale Gesellschaft. Merkt irgendwie keiner, weiß keiner, interessiert vielleicht auch keinen, aber wir fanden es ganz spannend und haben deswegen das Festival dieses Jahr unter Impro verlinkt gesetzt und versucht eben so ganz viele Netzthemen, Digitalthemen zu zeigen und bin jetzt so im Nachhinein, gestern ging es ja zu Ende mit dem Bachelor of Impro unserer zweiten Schwerpunkt im Zusammenwerfen von ja, studentischen Impro-Gruppen ging es gestern zu Ende und ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden so in der Nachschau. Ja. Was waren denn so Erkenntnisse, was so verlinkt werden kann? Also zum einen ist das Thema Internet natürlich schon ein breites und wir hatten ja auch ein Experteninterview dazu und ich stelle mir fest, dass es die Leute doch interessiert, wie funktioniert der Quatsch eigentlich? Also wie sprechen Computer miteinander? Wie funktioniert es mit diesen E-Mails? Was ist das alles? Das hat schon viel gebracht. Was wirklich gut funktioniert hat, was ich am Anfang auch nicht gedacht hätte, wir haben eine Show gemacht mit Lee White und haben aus Kanada Tobias Huge dazu gebeamt per Skype und war noch eine Kollegin von mir dabei, Uta Walter, die hat noch mitgespielt und die haben dann zu dritt über zwei Halbzeiten zwei Langformen entwickelt, also wirklich auch Geschichten erzählt und das funktionierte sehr gut per Skype, weil ich ja immer so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen die Besorge, das könnte so ein Technik Schlag ins Knick sein, dass da zu viel Technik ist und die Leute sagen, wow, okay, da ist jemand per Video dabei, aber eigentlich kommt nichts bei raus und sie haben es trotzdem geschafft, irgendwie zwei Geschichten zu erzählen. In der ersten Halbzeit noch ein bisschen mehr mit der Technik probiert und versucht und in der zweiten Halbzeit waren sie dann schon freier und da haben wirklich Storytelling betrieben und das fand ich sehr angenehm. Also das ist wirklich was, woran man vielleicht auch weiter arbeiten könnte, weil auch Tobias wirklich verstanden hat, mit der Sache umzugehen, also auch mit der Kamera zu spielen. Er hat mit Lego-Puppen gespielt, mit kleinen Kostümen und Verkleidungen, er hat sich einen Schnurrbart angeklebt und so. Er hat also wirklich aus der Not eine Tugend gemacht und dann die Vielfalt seines Wohnzimmers sozusagen ausgenutzt. Das war sehr schön, das hat sehr viel Spaß gemacht und hat sehr gut funktioniert und da war Technik sozusagen nicht ein notwendiges Oberübel, sondern eben auch eine Bereicherung der Show. Das fand ich sehr gut und ihr habt ja auch in der Show gespielt, die Improbanden waren ja auch da und ihr habt ja sehr viel mit dem Netz probiert. Vor allem, ich fand spannend an dieser Show, wir durften ja twittern als Zuschauer, durften da so eine Twitter-Fall vollschreiben und daran hatte ich sehr viel Vergnügen, so auch derjenige neben mir hat auch getwittert und das gab eine lustige Stimmung im Publikum, so eine, ah ja, schreib auch mal was und retweet mich mal und so. War tatsächlich so eine Art von Connections per Web 2.0. Ja, das ist ja interessant eh bei Twitter, dass es immer noch so ein Level über so eine Veranstaltung legt, weil die Leute nochmal auf diesem Kommunikationskanal nochmal anders miteinander kommunizieren. Das gefällt mir ja auch sehr, also gerade bei irgendwie Konferenzen ohne Twitter ist das nur der halbe Spaß. Ja, auch manche Fernsehsendungen ist ohne Twitter nicht zu ertragen. Also Twitter hat schon so ein tatsächliches Meta-Enjoyment. Ja. Ja, und dann haben wir eben auch wir hatten gerade nachmittags, die Nachmittagsshows waren alle nicht so gut besucht. Das hat sich über das ganze Wochenende gezeigt, über beide Wochenenden gezeigt. Aber die Nachmittagsshows waren für mich dann so Slots, wo man eben auch mal noch ein bisschen weiter experimentieren konnte. Wir haben ja auch zusammen in einer Märchenshow gespielt an einem Nachmittag. Und die fand ich auch sehr schön. Ja, weil es halt auch mal neue, also weil so die Idee war, so diese Netzwelt mal ein bisschen zu mystifizieren. Und da sind halt auch ganz interessante Ansatzpunkte bei rausgekommen. Und ich muss ja sagen, es war, glaube ich, mit Abstand die Geschichte, an der mit der meisten Bewegung für mich als Impro-Spieler bisher überhaupt. Waren wir in einem Jump-and-Run-Spiel und es war richtig anstrengend, körperlich und eine schöne Geschichte. Ja, ja, also wir haben halt so Dinge wirklich gemacht, auch den Tag davor hatte das Theater eine Probe auch nochmal am Nachmittag eben versucht mit diesen, wie soll man sagen, mit diesen, dieser Gedanke des Digitalen zu spielen und das fand ich auch eine sehr schöne Sache, weil wir da tatsächlich einfach mal Dinge an die Wand geworfen haben, die wirklich so verrückte Ideen waren, was man eigentlich sonst vielleicht nicht machen würde, weil man sagt, hey, wer weiß und ob das funktioniert, das müssen wir mal ausprobieren. Und wir haben halt ganz viele Sachen ausprobiert. Und das fand ich extrem inspirierend. Und nicht nur für uns, auch fürs Publikum. Und ich denke mal, wenn Festivals sowas wagen und auch so Freiräume dafür geben, zu sagen, hey, da ist ein Experiment möglich, mach mal, dann ist es eigentlich eine sehr große Bereicherung. Das war genau die Sache auch mit Skype, mit Lee, wo ich gesagt habe, ich möchte gern, dass du was machst, worauf du Lust hast. Wir gucken, dass wir das irgendwie umgesetzt kriegen, aber wenn es scheitert, scheitert's. Ja, dann haben wir einen Versuch gewagt und dann war es halt ein Griff ins Klo. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und deswegen bin ich extrem froh, dass sozusagen so vieles sich am Ende als extrem funktional herausgestellt hat. Und wir waren besser besucht als die letzten Jahre. Also gerade die Abendshows waren alle sehr gut besucht, ausverkauft teilweise. Also wir haben, glaube ich, wir können sehr zufrieden sein. Es hat ja gestern erst geendet, so das große, wie soll man sagen, Aftermath wird noch kommen. Ja, wir so ein bisschen das nachrechnen, müssen wir nochmal schauen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden und ich glaube, wir haben tatsächlich nochmal so ein paar Türen in ein paar Richtungen aufgestoßen oder weiter aufgemacht, die man ja weiter anschauen und verfolgen sollte. Ja, klingt doch super. Tja, dann können wir mal zum nächsten Punkt hüpfen. Gemischtes. Ja. Da habe ich den Impro-World-Kalender mal drin, der ein Mensch aus Griechenland, der war nämlich auch beim Barcelona Impro-Festival und der hat dann letzte Woche improworld.com gelauncht und sie möchten gerne, dass alle Impro-Termine der Welt da in diesem Kalender erscheinen. Was ein spannender Plan ist. Also spannend im Sinne von auch, ob es wirklich machbar ist. Das werden Sie dann sehen. Man kann jedenfalls da Events submitten, sowohl Festivals wie Shows wie auch Workshops. Und die werden dann da angezeigt. Noch ist da so an Sachen Filter und so noch nicht so super viel da, aber guckt es euch vielleicht doch mal an. Ja, und ganz oben sind die Festivals gerade. Ich klicke da gerade so ein bisschen durch. Also da steht schon drin, dass am 3.11.2015 das Bigger und Iffiger, das Barcelona Impuff kommt und am 22.10.2015 Würzburg und ja, mir ist aber zum Beispiel die Sortierung nicht klar, weil also die ist in jedem Falle nicht chronologisch und das ist irgendwie irritierend. Ja, es ist alles noch ein bisschen, er blendet eben da die Sachen aus, die sozusagen noch nicht drinstehen und das ist schon ein Mammutprojekt, was er davor hat. Also die Frage ist halt, wie weit in die Tiefe wird zu gehen, weil ich sehe es ja bei Impro News, bei unserem Kalender, wo wir nur Berlin-Brandenburg machen, ist es ja schon fast unmöglich, das alles nachzuhalten. Und aber gut, wir werden sehen. Ich meine, irgendeine Zentralplattform wäre halt cool, weil dann, wenn man von der aus verlinken und einbinden könnte, wäre natürlich am besten. Aber ob das die Lösung ist, TM, werden wir sehen. Ja, aber ich werde vielleicht den Menelaos auch mal vors Interview-Mikrofon zerren und so, wenn die ersten Erfahrungen da sind. Vielleicht ist das ganz spannend. Auf jeden Fall. Also Kalender und Impro, das ist noch ein großes Thema und vielleicht, ja. Also ich bin gespannt, freue mich drauf, dass hier jemand sowas in Angriff nimmt und wir werden mal sehen, wie übersichtlich und möglich diese Sache ist. Also er will ja Festivals, Workshops und Shows machen, also das ist schon huhu, aber gut. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal in Richtung World. Ja, was ist denn in der Welt so los jetzt demnächst? Also da gucken wir immer eher nur so auf Festivals oder größere Sachen. Da scheint es jetzt so, dass die Herbstsaison so sich dem Ende neigt und jetzt gerade noch so ein bisschen was ist, aber dann ist im Dezember scheinbar nirgends ein Festival so richtig was da, was vielleicht auch Sinn macht, weil der Dezember irgendwie für Familie und sonstige Sachen einfach zu kurz ist. Ja, und alle, die professionell spielen, wahrscheinlich auch irgendwie dann das Vorweihnachtsgeschäft bedienen müssen und so. Ja. Also. Und Jahresrückblicke und was da so alles an Spaß dann kommt. Aber es startet das 8. College Improv Tournament der USA. Das geht von November bis März. Und das ist riesig. Und ganz spannendes Konzept. Es müssen immer drei Spieler mindestens pro Team sein. Dann kann man sich da bewerben und dann gibt es da eben regionale Ausscheidungen und die schrauben sich dann immer höher. Und jedes Team hat so 20 Minuten Zeit, irgendwas zu spielen. Und die spielen dann immer meistens einen ganzen Tag. Also das geht dann um 13 Uhr los. Und dann gibt es immer so drei Teams gegeneinander. Und der Sieger kommt in die Nachmittagsrunde. Und in der Nachmittagsrunde kommt die Abend. Der Sieger kommt in die Abendrunde. Und der Sieger des Tages qualifiziert sich dann weiter, sodass die halt eine sehr, sehr hohe Anzahl von Teams am Anfang haben und dann der Baum halt kleiner wird. Aber was heißt USA, wo machen die das? Das machen die tatsächlich wirklich von Ostküste bis Westküste komplett durch. Also es gibt immer so Regionals, okay, an allen möglichen Punkten. Und später zum Ende des Finales dann in Chicago. Okay, Hut ab, das ist natürlich eine Orga-Tournament. Ja. Und ich glaube, Comedy Sports USA ist da halt relativ aktiv mit dabei. Die haben halt auch so eine College Connection halt sehr stark, weil ich glaube, es ist in vielen auch halt ein Unterrichtsfach. Und da sieht man aber auch einfach, warum in den USA so viele starke Spieler sind, weil die von früh auf da schon dabei sind. Ja klar, wenn man irgendwie mit 13, 14 anfängt im Pro zu spielen, hat man natürlich einen guten Vorlauf so im Jahr sagen. Okay, gehen wir mal in den deutschsprachigen Raum, wechseln mal rüber ins Dach. Uh-huh. Da haben wir zumindestens, ja, was ist denn das? Doch ein Festival hier noch Ende November, ja, im Angebot. Ja, was mir komplett entgangen ist und ich erst heute gesehen habe, es geht auch heute zu Ende in Frankfurt, das Freiform. Und die haben so eine Mischung aus Action Theater, aus Tanz-Impro und aus Theater-Impro. Also da gibt es eben auch Theatersachen, es gibt auch ein Solo von Ronald Trescher. Es gibt aber auch Workshops, so das machen die halt da in Frankfurt. Aber das wievielte das ist, weißt du nicht, ne? Das weiß ich nicht, also stand da jetzt nicht. Okay. Gut, aber dafür haben wir eins nicht verpasst, das haben wir schon länger auf dem Schirm. Kommt jetzt nächste Woche, startet die 12. Impronale in Halle an der Saale und geht von Donnerstagabend los bis Sonntag mit den Workshop-Premieren oder Workshop-Werkstatt-Schauen, wie heißt es so schön, und ist wieder die Suche nach einem neuen und innovativen Format. Das ist ja so ein bisschen das, was Halle auszeichnet, neue Formate zu zeigen. Und ja, wird spannend. Ich werde da sein. Ja, ich bin da auch und schaue mir das an. Das heißt, es wird da auch Berichterstattung geben von uns. Ja, mal gucken. Ich halte mich zurück, bin ja eingeladen. Ich kann ja eigentlich nur ich kann ja nur sozusagen selbstlobigend Bericht erstatten. Das wäre nicht so gut. Aber schön, dann sehen wir uns ja in Halle und machst du einen Workshop auch? Ja, ich mache einen Workshop Solo, Duo, Impro bei Marco Meyer. Aha. Cool, cool, cool. Wir werden berichten im Nachhinein über die Impronale in Halle. Genau. Und ich freue mich auch. Es ist so ein kuscheliges, nettes Festival. Ja. Ich sage immer, das ist das mit dem familiärsten Gefühl, was ich so kenne, weil es tatsächlich irgendwie macht, ist einfach schön. Halle ist einfach schön. Genau. Gut. Kommen wir mal zu Berlin. Berlin. Am Montag gibt es so ein Treffen von zwei Gruppen, das sozusagen aus dem Potsdamer Impro-Festival heraus entstanden ist, weil Freilos aus Wien angereist ist, um eben am Bachelor of Impro teilzunehmen und auch Notausgang aus Berlin am Bachelor of Impro teilnahm und beide sich am Montag nochmal freundschaftlich im Bühnenrausch begegnen, am 24.11., also morgen, und dort ja eine gemeinsame Show spielen. Soweit ich weiß, wollen sie nicht gegeneinander spielen, sondern wollen versuchen, das zusammenzuwerfen, was, glaube ich, ganz spannend ist. Freilos ist so ein bisschen auch Action-Theater getrieben und macht eigentlich ganz spannende Formen. Und Notausgang ist ja hier auch eine sehr junge und, wie ich auch finde, innovative Truppe in Berlin. Also das wird sicherlich spannend. Ich werde da sein und hoffe auch berichten zu können. Ach, das ist ja spannend, ja. Die Freiloser waren letztes Jahr auch in Halle da und fand die auch so sehr angenehm. Ja. Ja. Genau, dann hat uns der Gorilla Newsletter etwas verraten, und zwar am 26.11., also nächsten Donnerstag müsste das sein, oder? Mittwoch. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Mittwoch ist es. Mhm. Gibt es ein Treffen von einigen internationalen Spielern bei den Gorillas im Ratibor-Theater. Angekündigt ist Therese Hörnqvist aus Stockholm, Mathieu Luz von Lyon und Maya de Kleber aus Ljubljana. Und die wollen gemeinsam mit zwei Gorillas einen bunten Reigen lustiger Szenen spielen. Ungefähr so ist es angekündigt. Was genau sie an Format machen, ließ sich leider aus dem Newsletter nicht heraushören. Aber auf jeden Fall spannende Spiele auf der Bühne. Ich glaube, das kann man genau so sagen. Und wenn wir da schon bei sind, können wir mal jetzt chronologisch etwas springen. Gibt es die Impro Embassy, die ist dann eine Woche später an einem Donnerstag, nämlich am 4.12. Und da sieht man dann nochmal den Mathieu Loos, der aber zusammen mit Lee White und Felix Raffel in dem Falle sein No-Exit-Format spielt. Ja, das ist ja, die Embassy ist ja immer der erste Donnerstag im Monat und er kommt ja wahrscheinlich gerade aus Halle wieder, ne? Ja. Lee und er spielen ja auch in Halle No Exit. Genau, da spielen sie das mit Marco Meyerl noch zusammen zu dritt. Und wer da nicht genug kriegen kann, kann sich es nochmal in Berlin anschauen. Ja. No Exit. Muss ja mal einen Notausgang fragen, was die dazu sagen. Na gut. wo waren wir? Springen wir wieder zurück. Gucken wir mal nochmal Berlin, Villa Neukölln. Hier gibt es etwas mal Improfusion meets Tapetenwechsel. Weißt du da mehr über diese Veranstaltung? Na, Improfusion ist ja die französische Gruppe in Berlin, also die auch französisches Impro spielen. Und Tapetenwechsel sind Gäste aus Magdeburg. Und das ist vielleicht dann auch ganz interessant. Also die gibt es da auch schon länger, also auch schon irgendwie 5-6 Jahre. Weil jemand bei uns aus der Gruppe kommt aus Magdeburg und hat das mal erzählt. Deswegen habe ich den Namen auch schon mal gehört. Ja. Ja, und die spielen wohl auch sowohl Deutsch wie auch Französisch an dem Dings. Was es genau ist, weiß ich nicht, stand da nicht. Genau, aber Improfusion, und das fand ich eigentlich ganz interessant, nimmt an einem Aktionstag teil am 6.12. im Akuttheater, dem Aktionstag Telethon. Es sind irgendwie zu viele Accents da drauf, als er sich das aussprechen könnte. Telethon, wie auch immer. Und zwar die Yes-Challenge Berlinische Wissenschaften. Und die Erlöse der Eintritte, kommen irgendwie durch Spenden zustande, wenn ich das, also man zahlt so viel, wie man möchte, werden dann gespendet. Weißt du noch genau für welche? Da steht nur für irgendwie Krankheitsprävention, das ist nicht genau spezifiziert. Möglicherweise wird das auch im Rahmen des Tages erst festgelegt. Ja, genau. Aber finde ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr spannend, dass sie da tatsächlich versuchen, ja, Impro für einen guten Zweck zu machen. Das ist natürlich toll. Ja, finde ich auch. Ich glaube, das ist auch eingebettet in noch weitere Veranstaltungen an dem Tag. Also in dem Akut ist da den ganzen Tag Wissenschaften und Spendenakquirierung mit dabei. Deswegen, es geht auch schon, glaube ich, um 16 Uhr los mit Impro da. Und kann möglicherweise lange gehen. Das ist, ja. Also da sind wir ganz gespannt. Mal gucken, ob wir da irgendwie eine Berichterstattung zustande kriegen. Ich fürchte so ein bisschen, wir werden. Ja, muss man mal sehen. Aber ich finde auf jeden Fall, Impro für einen guten Zweck ist auf jeden Fall richtig, sollte man. Mhm. So. Und soweit ich das rausgekriegt habe, will Improfusion da auch damit spielen, dass eben Wissenschaft in Berlin, sie sich dadurch Themen geben lassen und dann da los improvisieren, beziehungsweise sogar wohl zum Teil vorrecherchieren und dann improvisieren. Also so ganz genau ist es mir nicht klar, aber es klingt auf jeden Fall wie eine ganz interessante Idee, die da so hintersteckt. Also wir sagen es mal so, wir sind sehr gespannt. Ja, wir finden das Thema gut und hätten gern mehr Infos. Gebt uns mehr Infos. Genau. Damit, denke ich, haben wir einen guten Blick und eine Menge an Möglichkeiten für die nächste Zeit mal ausgelotet. Ja, dann jetzt auf ins Impro-Theater. Und ich denke, wir haben alles gesagt. Ich überlasse dir die berühmten letzten Worte. Danke, Makro. Dann sage ich mal herzlichen Dank, Thomas, und euch eine tolle improvisierte Woche.